Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Tag der offenen Tür im Krankenhaus, Fahrerflucht nach PKW-Brand und Ragenburg gelingt Klassenerhalt. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Dienstag zu einem PKW-Brand alarmiert. Auf der Kreisstraße 59 zwischen Uchte und Dalaten ist ein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten der Innenraum sowie der hintere Unterboden. Der Fahrer war an der Unfallstelle nicht anzutreffen. Der nähere Bereich um die Unfallstelle wurde mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Die Suche nach dem Fahrer war jedoch erfolglos. Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Morgen ist im Nienburger Krankenhaus Tag der offenen Tür. Von 11 bis 17 Uhr können Interessierte Einblicke hinter die Kulissen der hiesigen Klinik erhalten. Schwerpunkte liegen an diesem Tag im Bereich der Pflege. Mehr dazu verrät Pflegedirektorin Sabrina Oldenburger. Also jeder Bereich wird sich präsentieren. Das ist nicht nur die reine Pflege, das wird auch der medizinisch-technische Dienst und der Funktionsdienst sein. Jeder hat Stände, dann gibt es ganz besondere Sachen. Zum Beispiel kann man sich einen OP-Saal von innen angucken. Man kann ins Herzkatheterlabor gehen. Ansonsten gibt es halt natürlich auch nette Sachen fürs leibliche Wohl. Wir machen eine Rallye im Haus und wir bieten gerade für Schüler vormittags auch an, dass sie sich über die Schulen anmelden können. Und dort gibt es dann Vorträge von unserem Bildungszentrum. Da werden Auszubildende auch da sein. Auch die werden dann Rede und Antwort stehen. Insgesamt 11 junge Menschen aus dem Wahlkreis des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Knörig wurden bereits für das parlamentarische Patenschaftsprogramm ausgewählt. Nun erhalten Schüler, Auszubildende und junge Berufstätige erneut die Chance, sich für das einjährige USA-Stipendium des Deutschen Bundestages zu bewerben. Bis zum 16. September läuft die Bewerbungsphase für das Austauschjahr 2017-2018 auf der Internetseite des Bundestages. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der TuS Ragenburg schafft den Klassenerhalt. Mit einem 2:1-Sieg über Twistringen sichert sich der TuS gestern Abend 3 Spieltage vor Schluss den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga. In einem engen und zweikampfbetonten Spiel blieben die Ragenburger um Trainer Wolfgang Axmann die coolere Mannschaft. Beim Coach und auch beim Kapitän André Engelmann war die Erleichterung anschließend riesengroß. Ja, ich bin ein bisschen bewegt heute Abend und 39 Punkte jetzt. Und wer hätte das geglaubt, dass wir das schaffen? Und ja, man kann die Mannschaft einfach nur beglückwünschen für das, was sie heute Abend wieder geleistet haben. Jetzt sind wir durch, jetzt fällt hier vieles ab. Ich bin völlig am Ende. Erleichterung auf jeden Fall, aber noch gar nicht realisiert. Was die letzten 2-3 Monate hier abging, boah, unglaublich. Wirklich völlig am Ende. Ragenburg rückt durch diesen Dreier vor auf Rang 7 und ist nach Steimke und Uchte die drittbeste Mannschaft aus dem Kreis Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.